Morning! Guten Morgen! So now look what Paul says. Schau also, was Paulus sagt. He says, I want you to know, dear ones, what has happened to me. Ich möchte, dass ihr wisst, meine Geliebten, dass das, was mir widerfahren ist, it has not hindered, but helped my ministry of preaching the gospel. Meinen Dienst der Verkündigung des Evangeliums nicht behindert, sondern gefördert hat. Guys, this is the key that I myself have found. Das ist der Schlüssel, den ich für mich entdeckt habe. After studying and studying and studying and studying the whole subject of suffering. Nachdem ich die Thematik des Leidens so viel studiert habe. Look, schau. Many Christians have the theology that we must pretend we don't suffer, even if we do, so they hide it. They're dishonest. Viele Christen haben die Theologie, wir müssen vorgeben, dass wir nicht leiden, obwohl wir es tun. Also verbergen sie es und sind unehrlich. Other Christians have the theology or the understanding. Andere Christen haben die Theologie oder sind der Meinung, that the moment I go through any little suffering, everybody has to know and needs to feel sorry for me. Dass sobald sie nur ein kleines bisschen leiden, jeder es wissen und Mitleid mit ihnen haben muss. I believe the first one is wrong, and so is the second one. Ich glaube, beides ist falsch. I also believe it's wrong to always try to figure out why we are suffering. Ich glaube auch, dass es falsch ist, immer herausfinden zu wollen, warum wir leiden. You know, we should ask ourselves the question, have I been stupid? Of course we should. Natürlich sollten wir uns die Frage stellen, ob wir dumm gewesen sind. But the why question is so dangerous. Aber die Warum-Frage ist so gefährlich. Let me give you a simple example. Lass mich dir ein einfaches Beispiel geben. Somebody does something bad to you. Jemand tut dir etwas Gemeines an. A lot of people have done a lot of bad things to me. Mir haben schon viele Leute viel Böses angetan. Stolen my money. I mean, a lot of bad things. Mein Geld gestohlen und etliches mehr. Do you know what I always do? Weißt du, was ich immer mache? First of all, I forgive with all of my heart. Erstens vergebe ich von ganzem Herzen. Secondly, I refuse to give in to the temptation to figure out why they did what they did. Zweitens weigere ich mich, der Versuchung nachzugeben, herauszufinden, warum sie es getan haben. Because this will cause me such deep pain, it just mess me up. Denn das wird so tiefen Schmerz in mir verursachen, dass es mir nur schadet. So, if people do bad things about me, I don't need to know why they did it. They did it, so let it go. Wenn mir jemand etwas Böses antut, dann muss ich nicht wissen, warum. Sie haben es einfach gemacht, also lasse ich es los. Ah, they did this because they hate me. Ah, sie haben das gemacht, weil sie mich hassen. How do you know that? Woher willst du das wissen? They might just be in general bad people who are doing bad stuff to everybody. You don't know if they hate you or not. Vielleicht sind es generell schlechte Menschen, die auch allen anderen Schaden zufügen. Du weißt nicht, ob sie dich hassen oder nicht. Or they might even go through something so messed up that the heart is so confused that they just did bad stuff. Oder vielleicht durchleben sie gerade etwas so Schlimmes, dass ihr Herz total durcheinander ist und sie deshalb Böses getan haben. Or they might have believed the lies of the devil and think they're actually doing something good but doing something bad to you. Oder vielleicht haben sie den Lügen des Teufels geglaubt und meinen nun, etwas Gutes getan zu haben, obwohl es böse war. What I'm trying to tell you here is a simple truth. Was ich dir versuche zu erklären, ist eine einfache Wahrheit. If you are suffering because you have made stupid choices, you need to ask the Lord if this is the cause and then stop making these choices and learn. Wenn du leidest, weil du dumme Entscheidungen getroffen hast, dann musst du den Herrn fragen, ob das der Grund ist, damit aufhören und daraus lernen. But if you are suffering because whoever did whatever, don't try to ask the why questions. Aber wenn du leidest, weil irgendjemand dir irgendetwas angetan hat, dann stell nicht die Warum-Frage. Today I got a message that hurt me like a knife in my heart. Heute erhielt ich eine Nachricht, die wie ein Messerstich in mein Herz war. A woman lost her husband and the father of the 5-year-old child in a motorcycle accident. Eine Frau verlor ihren Mann und Vater ihres 5-jährigen Kindes durch einen Motorradunfall. And the church told this woman that they know exactly why this suffering is taking place. Und die Gemeinde sagte ihr, dass sie genau wissen, warum sie dieses Leid erlebt. You know what they said? Weißt du, was sie sagten? This was God. Das war Gott. His time is over. Seine Zeit war abgelaufen. So now God has taken him. Und Gott hat ihn genommen. So look at this. Schau mal. Who are those people that they assume to know why? They can't answer this question why. Wer sind diese Leute, die meinen zu wissen, warum? Sie können die Frage nach dem Warum gar nicht beantworten. So now we blame God because we have to have the question why answered. Aber jetzt beschuldigen wir Gott, weil wir die Warum-Frage unbedingt beantwortet haben müssen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Unless this woman, and I'm hoping that I can help her. Ich hoffe, ich kann dieser Frau helfen. I'll do the best I can to help her. Ich tue mein Bestes, ihr zu helfen. Because if this woman doesn't reject this terrible lie that the church knows why she lost her husband. Denn wenn diese Frau nicht diese schreckliche Lüge zurückweist, dass die Gemeinde weiß, warum sie ihren Mann verloren hat. Which is God. Nämlich, dass es Gott war. That five-year-old boy will grow up hating God. Dann wird ihr fünfjähriger Sohn damit aufwachsen, Gott zu hassen. And I can't blame him. Und ich kann es ihm nicht verübeln. You know, why should a five-year-old boy trust God who's just murdered his husband in a really brutal way? Warum sollte ein fünfjähriger Junge einem Gott vertrauen, der gerade seinen Vater auf brutale Weise getötet hat? So, if you have made bad choices, learn from them, but don't go after that why question when you are suffering. Don't do it, please. Wenn du also schlechte Entscheidungen getroffen hast, dann lerne daraus, aber wenn du leidest, dann stell bitte nicht die Warum-Frage. It will bring you into deeper confusion, in the end in depression. Sie wird dich nur verwirren und schließlich depressiv machen. In the end you don't want to be near God or people anymore. Und am Ende willst du nichts mehr mit Gott oder Menschen zu tun haben. You're not gonna trust anybody. Du wirst niemanden mehr vertrauen. You're gonna put walls around your heart that you will even keep the people out who want to love you and bring healing to you. Du wirst Mauern um dein Herz bauen und sogar die Menschen ausschließen, die dich lieben und dir Heilung bringen wollen. So it's a complete wrong approach. Es ist also die völlig falsche Herangehensweise. That only once we figured out why we suffer can we actually somehow get better. Dass es uns nur dann besser gehen wird, wenn wir herausfinden, warum wir leiden. Like I said, if you're making wrong choices, you need to know so that you can change. Wie ich bereits gesagt habe, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, dann sollen wir daraus lernen und das ändern. But otherwise, don't try to keep that nagging why question something so strong in your heart. Aber ansonsten sollten wir der quälenden Warum-Frage keinen Raum in unserem Herzen geben. And tomorrow I'm going to give you an amazing golden key regarding suffering. Morgen werde ich dir einen herrlichen goldenen Schlüssel bezüglich Leid geben. I'll see you tomorrow. Bis morgen.